D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Heute basteln, frickeln und selber machen mit Moritz Metz. Was ist das? Das ist eine laufende Bierkiste. Das ist ein Projekt von dem Berufskolleg Reine. Moment. Jetzt muss hier umgedreht werden, die laufende Bierkiste? Ja, das System ist relativ einfach. Wir haben zwei Antriebsmotoren, die über drei Achsen die sechs Beine antreiben. Und die Beine sind verschieden aufgestellt, sodass immer drei Beine auf dem Boden sind. Und so läuft sie also dann rum, die Bierkiste. Vielen Dank. Ja. Ihr hört eine Stunde Netzbasteln am Mittwochabend. Mein Name ist Moritz Metz und diese Sendung, das muss ich gleich zugeben, ist voraufgezeichnet. Tag der Aufzeichnung ist der 6. Juli, also vor 10 Tagen haben wir das gemacht. Und wir sind heute zu Gast, da wo die Bierkiste rumläuft, auf der Maker Fair Hannover. Das ist die größte deutschsprachige Konferenz für Bastler, Tüftler, für die ganze Maker-Szene. Also genau das, was wir bei unserer Sendung auch machen. Und hier die Schüler, die die laufende Bierkiste gebaut haben, die sind nicht die einzigen, die sich was ausgedacht haben. Ich bin hier gerade in einer Konferenzhalle voller Menschen, hunderte von Menschen hier drin, die sich verschiedene Sachen ausgedacht haben, die verschiedene Sachen gebaut und gelötet haben. Natürlich gibt es hier 3D-Drucker. Es gibt hier aber auch irgendeinen Fußballroboter, dem man Bälle zuwerfen kann, der mit Bilderkennung dann die Bälle hält. Es gibt hier die Steampunk-Szene, die aus Chrom und Kupfer und irgendwelchen Ledersachen so alte Maschinen neu bauen. Es gibt hier Schüler, die Schaltungen aufgebaut haben. Es gibt Datenhandschuhe und Roboter. Draußen, wenn man rausgeht auf dem Freigelände, da fliegen dann die Quadrocopter rum. Und es gibt auch einen feuerspeienden Riesenstahlroboter. Den hört man vielleicht jetzt. Das ist ein Ungetüm von der Größe eines kleinen LKWs. Der sieht aus wie ein Drache und spuckt Feuer. All das sind verschiedene Dinge, die sich Menschen so ausdenken. Warum diese Maker-Konferenz so toll ist, das hören wir in der kommenden Stunde. Schön, dass ihr zuhört. Bis gleich. Viel Spaß. Ihr hört eine Stunde Netzbasteln am Mittwochabend. Heute von der Maker Fair Hannover, der wahrscheinlich größten deutschen Tüftler- und Bastlerkonferenz. Eine Messehalle voller Tüfteleien, Maschinen, Geräten und Robotern ist hier aufgebaut. Und einer davon macht dieses Geräusch. Das ist so ein wildes, insektenähnliches Teil, was auf einer Straße im Kreis fährt, immer einer weißen Linie nach. Katja, du hast den gebaut, hallo. Hallo. Hast du den erfunden oder wie läuft dieser Roboter, was macht der? Also mein Kollege und ich haben den zusammen ausgedacht und der hat verschiedene Sensoren, um seine Umgebung wahrzunehmen und im Moment fährt er auf einer weißen Linie. Der kann halt unterscheiden, ob er einen weißen Untergrund oder einen schwarzen Untergrund sieht. Und dann muss das halt, die Motoren regeln das so, dass die weiße Linie immer mittig unter ihm ist und dann fährt er da entlang. Der hat einfach nur zwei Räder hinten als Antrieb und dann dreht sich der eine ein bisschen schneller, fährt er halt in die eine Richtung um die Kurve und andersrum auch. Ein paar Batterien sind drauf. Was kann der noch? Also der hat vorne so Fühler dran, wie so ein Käfer. Da kann der gucken, ob der irgendwo gegenkommt, gegen ein Hindernis und auch in welcher Richtung halt, ne? Katja hat den gerade angestoßen, dann ist er erstmal 10 cm nach hinten gefahren. Das habt ihr dann alles programmiert. Ihr habt hier ein Plakat an der Wand hängen, wo beschrieben wird, was da alles für Bauteile drin sind. Was sind denn Odometriesensoren? Das sind die Sensoren für den Motor. Der muss ja wissen, wie weit er das Rad jetzt eigentlich schon gedreht hat. Ne? Wenn er jetzt mal 1 Meter geradeaus fahren soll, dann kann er ja nicht irgendwie die Räder drehen, sondern muss ja ein bisschen kontrolliert sein. Die Intelligenz muss dabei sein, dann ist da so ein Atmel ATmega 16A dabei, das ist so ein Chip, so ähnlich wie der vom Arduino, der dann die Intelligenz des Roboters ausmacht. Ja, das ist das Gehirn des Roboters, weil wir programmieren den zwar und dann soll der ja selber Entscheidungen treffen, also künstliche Intelligenz sozusagen. Ne? Künstliche Intelligenz. Jetzt gibt es den bei euch als Bausatz zu kaufen, einfach hier am Stand. Das ist gemacht für Jugendliche, Schüler oder alle? Das ist eigentlich für Schüler und Studenten das Projekt. Das ist, damit die Elektronik lernen können und ein bisschen motiviert programmieren lernen können. Ne? Dass man einfach Feedback kriegt, wenn man programmiert. Also wenn der vorwärts fahren soll und der fährt einfach nicht, dann weiß man, da muss ich nochmal nachbessern. Also sehe ich sofort, was ich irgendwie zu tun habe. Also es ist eine Art pädagogisches Angebot auch. Wie wichtig ist denn Basteln geworden? Also diese Maker Fair, die gibt es ja noch nicht allzu lange. Also ich habe das Gefühl, diese Szene ist nochmal gewachsen. Siehst du es auch so? Also diese Messe hier, die gibt es jetzt das zweite Mal erst. Und ich glaube, die hatten im ersten Jahr auch schon einen riesigen Besucheransturm, mehr als erwartet. Und haben jetzt, glaube ich, auch noch eine zweite Halle dazugenommen. Also es sind super viele Leute hier und sehr interessiert. Man kriegt viele interessierte Fragen. Also ich denke mal, da ist irgendwie was im Kommen. Okay, vielen Dank, Katja. Viel Erfolg mit dem Roboter und dass den viele junge Leute benutzen. Ich laufe mal noch weiter auf der Maker Faire Hannover. Ihr hört eine Stunde Netzbasteln bei die Radio Wissen und wir hören uns gleich wieder nach der Musik. Eine Stunde Netzbasteln immer noch an diesem Mittwochabend. Voraufgezeichnet von der Maker Faire Hannover. Das ist die größte deutschsprachige Bastler- und Tüftler- und Maker-Konferenz. Jetzt bin ich in der Halle weitergegangen zum Stand von Naga IT. Das ist ein Verein. Was heißt Naga? Naga, das ist ein anderes Wort für Maus. Ah, stimmt. Ach so, wie Mäuse. Ja, na klar, logisch. Ich dachte, es wäre jetzt was total ausgefuchstes Englisches dabei. Einfach Naga, okay. Und das hat auch einen Grund, weil ihr habt hier lauter so Computermäuse. Was ist besonders an denen? Sie sind mit viel weniger Ausbeutung produziert als eine normale Computermaus. Also es soll mal eine faire Computermaus werden sozusagen. Okay, gucken wir uns die mal an. Also auf eurem Tisch hier, ich mache auch ein Foto davon, das seht ihr dann im Internet bei dieradiowissen.de oder eine Stunde Netzbasteln bei Twitter. So grüne Computermäuse mit zwei Tasten. Mit zwei Tasten, die man, wie man hört, auch klicken kann. Die sehen erstmal relativ normal aus, ein bisschen 90er Jahre vielleicht, weißes USB-Kabel. Und es sind aber auch geöffnete Mäuse dabei. Was sieht man da drin jetzt alles in der offenen Maus? Da sieht man so die Leiteplatte mit den einzelnen Bauteilen und sieht, dass es eigentlich ziemlich wenig ist, was in so einer Maus steckt. Da steckt wirklich wenig drin. Da sieht man ein Rad, das ist hier die Scrollrad, wo man mit dem Finger drehen kann, rauf und runter. Und sonst eine Leiterplatte mit, was ist das alles? Paar Kondensatoren und zwei Taster für die Tasten halt oder drei Taster, je nachdem. Ein paar Brücken und unten sind noch ein paar Widerstände und eine LED. Okay, also es ist echt eine einfache Schaltung, hätte man fast selber löten können, aber ihr habt es ja auch gemacht. Oder wie ist jetzt dieser Prozess da gerade? Wie weit seid ihr damit und wollt ihr die verkaufen? Also wir haben den Prototyp haben wir schon selber gelötet, aber jetzt wird es in der Werkstatt gelötet, in der Behindertenwerkstatt. Wir haben schon so 4000 Stück verkauft in den letzten anderthalb Jahren. Und es geht halt bei der Maus darum, dass wir wissen, wo die Bauteile herkommen, wie die Arbeitsbedingungen in den Betrieben sind und wie auch die Arbeitsbedingungen in der Montage sind am Schluss. Genau. Wie leicht ist es überhaupt, so eine faire Maus herzustellen? Also wie schwierig war das? Also es ist immer noch ziemlich schwierig, weil die ist ja noch gar nicht ganz fair. Die ist jetzt so zwei Drittel fair ungefähr. Ja, so bei den Bauteilen, da geht es noch so, weil da kann man einfach gucken, dass man das aus Regionen kauft, die halt per se faire Arbeitsbedingungen haben. Bei den Rohstoffen ist es in der Tat ziemlich schwierig, weil du da so eine lange Lieferkette dazwischen hast. Und da müssen alle Betriebe kooperativ sein. Und das, also bei der Leiteplatte wissen wir, dass das Kupfer fair ist. Diese Kondensatoren, wo kommen die her? Die werden in Freiberg hergestellt, also in Ostdeutschland. Mhm. Aber da sind dann auch wieder Bauteile drin, so Vorbauteile. Die sind dann zum Teil aus Deutschland, zum Teil aus Japan, zum Teil aber auch aus China. Und das sind unterschiedlich. Aus Deutschland gehen wir davon aus, dass es fair ist, also nach dem Fairtrade-Standard und aus China eher nicht so. Mal im Umkehrschluss gefragt, was ist denn meistens unfair an Computermäusen? Also es sind halt zum einen die Rohstoffe, die eben, also zum Beispiel in Indonesien das Zinn, was da abgebaut wird, da sprechen die Steuern ein, wenn die Leute drin sind oder es arbeiten kleine Kinder, also oder sie arbeiten sehr viel und kriegen wenig bezahlt. Und zum anderen die Montagearbeiten bei den Bauteilen und auch bei der Maus dann. Normalerweise ist das halt oft in so billigen Fabriken in China, Asien irgendwo, wo die Leute nicht gut bezahlt werden und sehr lange arbeiten müssen. Das Kabel von der Maus, wo kommt das her, das normale USB-Kabel? Das kommt aus China und da sind wir gerade dabei, also ich habe die Firma im Herbst besucht und die Fabrik angeschaut und auch den Lieferanten die Fabrik angeschaut, da sind wir gerade dabei, mit dem zu verhandeln, ob er nicht ein Vorzeige-Fairtrade-Betrieb werden will. Das ist sehr schön, okay. Dann wünsche ich euch viel Glück. Kann man die Maus schon bestellen? Ja, bei nagait.de. Vielen Dank, Susanne. Jetzt gucke ich noch weiter, weil hier ist ein Prototyp eines fairen DIY-Handys auf einem Tisch. Wer bist du denn? Ich bin Astrid. Und hast du das zusammengelötet hier, dieses Handy? Das ist ja eigentlich eher nur so eine Platine. Ja, das ist eine Gruppenarbeit gewesen, Teil eines größeren Projekts, was demnächst in Hamburg stattfindet, das Fabrika-Projekt. Da geht es darum, dass wir mit Leuten aus dem Viertel zusammen ein DIY-Telefon bauen. Also jeder baut sich sein Telefon selber. Jetzt steht auf einem Plakat, was hinter dir hängt, schon mal so ein bisschen so eine Zeichnung, wie dieses Handy aufgebaut ist. Ich beschreibe nochmal diese Platine, ist ein bisschen größer als ein Handy, grüne Leiterplatte, so groß wie eine Fernbedienung vielleicht oder zwei Schachteln Zigaretten mit so Tasten drauf. Das ist eben, wie gesagt, noch ganz nackt, ohne Hülle. Hinten so ein Slot für eine SIM-Karte, ein paar Bauelemente und ein Display, was wahrscheinlich auch nur so ein paar Punkte anzeigen kann. Was ist sozusagen an diesem Telefon fair, was sonst normalerweise nicht fair ist? Ja, das Faire ist quasi, dass man ein paar Bauteile eben versucht hat, fair zu bekommen, im Rahmen der Möglichkeiten eben, wie es geht. Und das wollen wir eigentlich nur mal zeigen, eben für diese Maker, dass man einfach nur darüber nachdenkt, gibt es nicht Alternativen zu den Bauteilen, wenn ich die schon selber bestücke. Das Telefon selber kann schon telefonieren, funktioniert das? Ja. Es lädt gerade über den USB-Port auf an deinem Laptop wahrscheinlich. Und jetzt wird es angerufen. Dazu wird dann doch wieder zu einem ganz normalen, modernen iPhone 5 gegriffen. Extrem unfaire Angelegenheit das wahrscheinlich. Das würde ich so nicht unbedingt sagen. Also Apple sind nicht unbedingt die Bösen oder die Bösesten. Das kann man mal konstatieren. Und jetzt sehen wir hier diese grüne, nackte Leiterplatte, von der ich zwischendrin auch noch ein Foto mache und ins Internet stelle bei dieradiowissen.de oder Netzbasteln bei Twitter. Dieses Telefon sollte jetzt eigentlich läuten? Eben hat es funktioniert, aber ich weiß es nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich ist die Batterie leer oder eine Lötstelle locker. Jetzt reden wir noch kurz über die Gehäuse dafür, weil die sehen auch super sympathisch aus. Die sind einfach aus Holz. Das ist dann so gelasert, oder? Das heißt, man kann so Holzplatten mit einem Laser schneiden. Richtig. Es geht eben darum, dass man mit Leuten aus dem Viertel zusammen wollen wir eine gläserne Produktion machen, wo wir zusammen ein Handy machen. Also jeder macht sein individuelles Handy. Das heißt, wir zeigen, dass es eigentlich auch einfach ist, mit einem Reflow-Ofen selber Platinen zu bestücken und dann mit Hilfe von digitalen Fertigungen, entweder 3D-Drucker, Lasercutter oder eben eine Fräse, die wir vor Ort haben, ein entsprechendes Gehäuse selber bauen. Und hier ist jetzt die Version aus Holz eben lasergecuttet, in Schichten aufgebaut und als Deckschichten Furnier. Ja, das ist halt mal ganz schick und irritiert die Leute auch ein bisschen. Da denkt man, das ist ein Handy aus der Steinzeit. Vielen Dank. Ja. Wir gehen gleich weiter bei einer Stunde Netzbasteln hier auf der Maker Faire in Hannover, wo sich die deutsche Bastelszene trifft. Ihr hört eine Stunde Netzbasteln bei die Radio Wissen am Mittwochabend. Diesmal mit einer Voraufzeichnung von der Maker Faire in Hannover, dem Bastelparadies, auf dem sehr viele elektronische Geräte rumstehen, bis auf ein paar wenige Stände, zum Beispiel den von Alexander und Sarah. Hallo. Hallo. Hallo. Hier sieht es ganz anders aus. Hier sieht es aus wie aus einem anderen Jahrhundert. Hier stehen lauter Holzkisten rum, Kupfer, Messinggeräte und so eine Art Schreibmaschine mit Kurbel, die aber auch so ein komisches... Ja, die hat ja doch einen Bildschirm. Das ist ja eigentlich doch ein Computer. Das heißt, ihr baut Computer in alte Maschinen ein. Also Steampunk heißt das auch, was ihr macht, ne? Das nennt sich Steampunk und das ist ein Genre, welches sich auf die Literatur bezieht. Also es entstammt der Literatur und die Wurzeln liegen dabei in den Romanen von beispielsweise Jules Verne oder auch H.G. Wells. Also ihr baut sozusagen elektronische Geräte in Utensilien ein, die vor langer Zeit benutzt wurden. Wir bauen die Geräte nicht in Utensilien ein, wir benutzen andere Utensilien, um ihnen eine neue Funktion zu geben. Das hier ist zum Beispiel, also der PC ist zum Beispiel aus einer alten Wäschemangel gefertigt. Könnt ihr mir den ein bisschen genauer zeigen? Also es ist halt hier eine Schreibmaschinentastatur mit richtig altdeutscher Frakturschrift, aber es sind auch ein paar Totenköpfe dabei. Fotos von diesem wunderschönen, altmodisch aussehenden Computer. Wahrscheinlich hat er unter der Haube trotzdem genügend Gigahertz. Die stelle ich auf eine Stunde Netzbasteln bei die Radio Wissen. Hier sind auch so richtig Zahnräder und so weiter. Das bewegt sich aber nicht mehr richtig. Arbeitet ihr zu Hause genau mit so einem Computer oder ist das eher Ausstellungsstück? Also bei mir zu Hause, ich lebe so. Also bei mir sieht auch die komplette Wohnung so aus und ich habe die Teile bei mir stehen und ich arbeite natürlich auch damit. Die Maus, das ist ein Kupfergelüt, krass, und man würde nie denken, dass da eine rote Lampe leuchtet, wenn man die plötzlich bewegt. Das sieht überhaupt nicht aus wie eine Maus, aber da steckt ja bestimmt ganz schön viel Engineering-Arbeit drin, oder? Sowas Altes, Metallisches plötzlich dann so digital funktional zu machen. Naja, also man sucht halt immer nach Teilen, die irgendwie dazu passen, so die zu dem ganzen Thema passen. In diesem Falle ist das ein Mix aus einem alten Uhrwerk, welches hier als Body verbaut ist. Obendrauf ist noch eine Messingspange von einem zahnmedizinischen Artikulator, auch aus Messing, ist auch schon ewig alt. Und die Elektronik ist von einer ganz normalen optischen Funkmaus. So, und das ist halt so kombiniert, dass es alles wieder eine Einheit bildet, so als müsste es eigentlich auch so aussehen. Und so, dass es natürlich auch funktioniert und man es vernünftig bedienen kann. Und stimmt, es hat nicht mehr die Optik von einer Maus, es hat eher was von einem Käfer, von einem Skarabäus oder so eigentlich. Was gibt es denn hier noch für Gerätschaften, die ihr gebaut habt? Da ist so eine Art Gewehr, das sieht aus wie eine... Was macht dieses Gewehr mit den Röhren dran? Mit diesem Gewehr kann man Geister jagen und verdampfen. Natürlich kein schlechtes Einsatzgebiet. Die ganze Steampunk-Szene, die hat wahrscheinlich auch viele Füße im Internet, weil ihr natürlich die Sachen nicht nur auf Messen zeigt, sondern auch untereinander euch inspiriert mit anderen Leuten, die sowas bauen, oder? Ja, es gibt eine Szene in Deutschland, die ist nicht so groß und nicht so ausgeprägt wie vielleicht in anderen Ländern. Beispielsweise Amerika und Russland, die haben eine sehr große Szene, Steampunk-Szene. Es gibt in Deutschland, man kann es schlecht genau beziffern, aber ich würde mal schätzen, so um die 4.000 bis 5.000 Anhänger oder beziehungsweise Leute, die der Szene sich zugehörig fühlen. Wobei vielleicht 200 Leute davon circa die Sachen auch wirklich selbst bauen. Es gibt auch eine Community, es gibt einen Clock, der Clockworker ist das Online-Magazin eigentlich, in dem auch weltweite News eigentlich Steampunk betreffend kommuniziert werden. Es gibt dazugehörig ein entsprechendes Forum, in welchem sich dann auch die Szene zusammen sich austauschen kann. Das ist der sogenannte Rauchersalon, also zu finden unter www.salon.clockworker.de. Und das ist das Forum, in dem man sich dann halt auch, in dem sich Gleichgesinnte austauschen können einfach auch. Aber die Maker Faire hier in Hannover ist schon auch eine ganz gute Stelle, um sie. Wahrscheinlich muss man aber mehr erklären, was Steampunk ist. Man muss es vielen erklären, weil das Thema einfach noch nicht so populär ist und viele das auch mit dem Begriff einfach überhaupt noch nichts anfangen können. Und es ist eine schöne Möglichkeit, auf der Maker Faire einfach mal die Sachen auszustellen. Einerseits natürlich, weil viele Dinge einfach auch selbst gebaut sind. Es hat ja auch was mit Maker zu tun. Und dann finde ich es halt auch schön, dass es noch ein bisschen mit zu dem Kontrast zu den Dingen darstellt, die einfach nur elektronisch sind oder nur reine konstruktive Sachen sind, weil das ja auch noch eine gewisse Ästhetik hat, die sich wieder auf das 19. Jahrhundert bezieht. Der Dialog von digital und analog. Genau, das ist Spannende dabei. Vielen Dank an Sarah und an Alexander von dem Steampunk-Projekt, was hier auf der Maker Faire in Hannover ausgestellt wird. Links dazu auf dieradiowissen.de. Von der Glashalle zu der Niedersachsenhalle bin ich jetzt rübergelaufen auf der Maker Faire Hannover. Ihr hört eine Stunde Netzbasteln und auch hier in der zweiten Halle der Maker Faire ist es richtig flashig. Zum Beispiel ist hier am Stand von der Photonikbranche in Deutschland, die einen Wettbewerb ausgeschrieben haben, eine Weste, die ganz viele Leuchtdioden und Lampen hinten angebracht hat, und der kann man eine SMS schicken. Und diesen Text liest sie dann vor. Das probiere ich jetzt gleich mal aus. Die Handynummer ist 0176 72 99 7959. Jetzt schicke ich an diese Weste mit dieser Telefonnummer, die ich gerade gesagt habe, die Worte: mehr Netzbasteln. Jetzt drücke ich auf Senden. Das wird jetzt abgeschickt, die SMS. Und jetzt gucke ich mal, ob diese Weste, die da erstmal noch grün leuchtet, jetzt was tut und ob da diese Worte drüber blinken. Das dauert noch ein bisschen. Währenddessen gucke ich mich ein bisschen um. Tatsächlich wandeln sich jetzt die Farben von grün zu lila. Und ich mache mal ein Foto von dieser Weste, die ja eigentlich sagen sollte, mehr Netz basteln. Anscheinend ist das noch nicht richtig angekommen, diese Information. Ja, ein bisschen später vielleicht nochmal vorbeigucken. Da oben schwebte gerade noch ein Zeppelin. Es ist hier wirklich so riesig groß, man kann gar nicht alles sehen. Silent Runner. Das ist hier dieses Zeppelin. Ach, da hinten ist es ja am Boden. Hier ist also das Zeppelin gelandet. Hallo, wer bist du? Ich bin Andreas Burkhardt vom Windreiter-Team hier. Okay, ihr habt das Zeppelin gebaut. Erklär mal, wie das funktioniert und wie einfach das zu bauen ist. Genau, das ist ein Luftschiff. Das ist aus verschiedenen Bauteilen zusammengebaut, die normal in Modellflugzeugen oder sowas Verwendung finden. Und wir haben halt hier eine Anleitung zusammengestellt, mit denen jeder sich nach dieser Anleitung ein Luftschiff bauen kann. Die Anleitung will ich natürlich mal sehen. Ich beschreibe es aber vorher nochmal, das Luftschiff. Vielleicht 2 Meter lang, aus einer silberglänzenden Folie, wie so eine Notheizdecke sieht es aus. Vielleicht hinten hat es dann so ein paar Plastiksteuerruder. Und es schwebt so in der Luft. Also wie funktioniert es mit der Anleitung? Die Anleitung kann man sich im Internet anschauen. Es ist einfach eine Dokumentation, in der alle Teile aufgeführt sind und die Techniken, die man braucht, um es zu bauen. Und damit kann man mit relativ einfachen Schritten zu einem voll funktionstüchtigen Rennluftschiff kommen. Rennluftschiff? Wie schnell ist denn das? Ganz genau, das sind Rennluftschiffe. Damit fliegen wir auch Regatten. Die sind hocheffizient und extrem schnell durch moderne Mikroelektronik. Und die werden so 25, 30 km/h schnell auf langer Strecke. Und dadurch, dass diese Luftschiffe nicht wie Flugzeuge oder Quadrocopter ihr Eigengewicht tragen müssen, sondern einfach driften, haben sie eine unglaubliche Effizienz und man kann lange damit fliegen, also 1 bis 2 Stunden mit einer kleinen Akkuladung. Das ist super. Wie lange braucht man ungefähr, um so ein Luftschiff zu bauen, und was kosten die Teile, wenn man es so hochrechnet? Dadurch, dass die ganze Elektronik inzwischen sehr billig ist, kommt man so, wenn man es selber baut, auf zwischen 100 und 200 Euro mit allen Teilen. Und wir sammeln im Moment Anfragen an Workshops und es würde dann unter unserer Anleitung am Samstag ein Luftschiff gebaut und am Sonntag damit geflogen werden. Und das geht. So, jetzt gucken wir uns das Luftschiff mal an. Drin fliegen tut es ja mit Helium, oder? Ganz genau, das Luftschiff fliegt mit Helium. Das ist ein Gas, das ist leichter als Luft. Kann man das kaufen? Also, wie ist es teuer? Helium kann man in Gasflaschen kaufen. Es ist vergleichsweise teuer, aber es macht auch großen Spaß. So, man kann das Helium auch einatmen, habt ihr gesagt, und dann wird die Stimme so lustig. Das können wir uns nicht entgehen lassen. Also, ich stehe jetzt an einem Ausgang des großen Alu-Luftschiffes, das knistert hier so, und da sind 3 Strohhalme befestigt, und da klingt die Stimme danach ganz anders, weil Helium macht irgendwie die Stimmbänder anders. Ihr hört eine Stunde Netzbasteln bei... Jetzt ist wieder ausgeatmet. Fantastisch, wo Luftschiffe noch alles gut sind dafür. Vielen Dank fürs Zeigen. Bitte sehr. Tschüss, ich guck mal weiter auf der Maker Faire Hannover. Es ist wirklich unglaublich. Hier ist ein riesiger 3D-Drucker. Da steht Stadtplan für Sehbehinderte. Was macht denn ihr hier mit dem Stadtplan für Sehbehinderte? Wir nehmen auf Basis von OpenStreetMap-Daten. Also eine Karte wie Google Maps, aber eben offen, sodass sie jeder verwenden darf? Genau, wir kommen also an die Daten selbst hinten dran und verarbeiten die mit einer eigenen Software, so dass wir sie auf einer Prägemaschine, eine umgebaute CNC-Fräse hier, prägen können. Und zwar so, dass sie nachher in Punktschriftpapier ertastbar sind. Das macht man hier dann Wege und Fußwege und auch die Brailleschrift für die Orientierung, dass man weiß, welche Straße heißt wie. Ja, das machen wir quasi individuell für jeden, der was haben möchte. Ich probiere es mal aus und lege meine Finger auf das Papier, was vor uns liegt. Ein normales A4-Pappstück, vielleicht ein bisschen dickeres Papier. Und da sind jetzt lauter so Pünktchen und Linien, die man so ertasten kann. Genau. Und ich glaube, man muss geübt sein, ne? Ja, natürlich muss man ein bisschen üben, insbesondere wenn man die Beschriftung in Blindenschrift lesen will. Auf dieser Karte sind also die durchgezogenen Linien die Straßen und die gestrichelten Linien sind Fußwege. Ziemlich tolle Sache. Und diese Maschine, mit der ihr das ausdruckt, ich dachte erst, es wäre ein 3D-Drucker. Das ist aber eine CNC-Fräse, die so stempeln kann, oder? Genau, ja. Also die Grundlage ist eine CNC-Fräse. Und statt des Fräsmotors haben wir halt einen Prägestift und als Gegenstück ein weiches Silikon. Und durch das Gewicht, das der Stift auf das Papier ausübt und das Silikon eben drunter ausweicht, dann eben diese Erhebungen. Verrückt, das ist auch wieder eigentlich ganz einfach. Eine Maschine, so groß wie ein Küchentisch vielleicht, wo ein Arm eben rumfährt und dann auf diese Platte draufdrücken kann. Super Sache, vielen Dank, dass ihr mir die gezeigt habt. Ja, gerne. Weiter auf der Maker Faire, hier blinken ganz viele verschiedene Badeenden, in die Lampen eingebaut worden sind, Disco Ducks. Und da ist so ein Würfel, der dreidimensionale Bilder mit Leuchtdioden anzeigen kann. Jetzt eins der faszinierendsten Sachen, die ich hier überhaupt auf der Maker Faire gesehen habe. Das ist eine Maschine, in die man einen Rubik's Cube, das ist dieses 80er-Jahre-Ding mit den vielen verschiedenen farbigen Seiten, die man so drehen muss, reinlegt. Und diese Maschine scheint den gerade zu lösen. Wahnsinn. Was ist jetzt? Hat die es geschafft? Ja. Das ist ja unglaublich. Diese Maschine, die eine Webcam hat und aus Fischertechnik aufgebaut ist, hat einfach mal so einen Rubik's Cube gelöst. Kennt ihr den, der das gebaut hat? Ja, der ist in unserer Gruppe. Wir sind von der Schule, so eine AG und wir sind gerade stellvertretend für den da. Und es funktioniert so, dass dieses Gerät die Kamera einsetzt und dann? Ja, die Kamera scannt erst alle Seiten, sodass er dann ja, jede Seite kennt und kennt, wie der Würfel aufgebaut ist. Und dann rechnet er aus, wie er die drehen muss und dann dreht er die. Das ist meistens innerhalb von 25 Sekunden gelöst. Der Wahnsinn, dass der was der Computer dem Menschen alles voraus hat. Aber der Mensch muss es erstmal bauen. Was wirst du mal werden, wenn du groß bist? Also ja, ich kann es mir schon vorstellen, so in den Bereich Informatiker oder sowas zu gehen oder auch Ingenieur oder sowas. Aber ich weiß es noch nicht. Super, vielen Dank. Alles Gute. Die Schüler vom Regensburger Gymnasium der Domspatzen, die haben einen Rubik's Cube-Löser gebaut. Und es ist wirklich unerschöpflich hier auf der Maker Faire in Hannover, der Bastlerkonferenz. Und jetzt war ich ja in beiden Hallen schon ausführlich unterwegs und will jetzt mal nach draußen gucken. Da fliegen unter anderem auch Quadrocopter rum, diese drohnenartigen Fluggeräte. Dazu gleich mehr nach der musikalischen Pause. Auch draußen auf der Maker Faire Hannover ist natürlich der große Hangar für die Quadrocopter oder Octocopter. Das sind diese autonomen Fluggeräte, die manche auch Drohnen nennen. Hier gibt es einen ganzen abgesperrten Bereich, wo ständig irgendwelche solche Fluggeräte rumdüsen. Und jetzt bin ich bei Mathis. Du bist hier auch mit an dem Stand von der AutoCAD-Community. Ja, wir sind von AutoCAD. Wir haben uns eine Flight Control, so einen genannten Steuercomputer, selbst entwickelt dafür. Wir setzen darauf, dass wir Gutes produzieren halt mit guter Qualität. Also im Gegensatz zu anderen Produzenten haben wir da hochwertige Sensoren drauf. Jetzt muss man kurz erklären, vielleicht zu Anfang. So ein Quadrocopter, das ist ja immer so aus verschiedenen Flugachsen, wo dann die Propeller außen dranhängen, aufgebaut. Und in der Mitte muss natürlich die Steuerung sitzen. Und ihr entwickelt mit AutoCAD einen dieser Controller, also eins dieser Geräte, was die Sensoren auswertet. Genau. Wie ist die Schräglage, was genau sagt die Funkfernbedienung und was soll ich dann damit, wie hält sich dieses Luftgerät dann in der Luft? Genau. Prinzipiell ist das so, auf so einem Control Board sind verschiedene verschiedene Sensoren drauf. Wir haben einen Beschleunigungssensor, einen Lagesensor, einen GPS, ein Barometer ist da drauf. Das heißt, das Gerät weiß in jeder Position, in welcher Position es sich befindet und kann dementsprechend dann die vier Motoren, wo dann, oder sechs Motoren oder acht Motoren, je nachdem wie viele man hat, ansteuern und dann gegensteuern und das Ganze ausbalancieren. Jetzt sind hier diese ganzen Geräte von kleinen bis großen bei euch am Stand. Bestimmt ein Dutzend verschiedene Quadrocopter stehen hier rum. Manche heißen wahrscheinlich auch eher Oktokopter, weil die eben acht Propeller haben. Drohnen sollte man die eher nicht nennen. Wir distanzieren uns von dem Begriff Drohnen, weil der halt aus dem militärischen Bereich kommt und damit haben wir absolut nichts zu tun. Also wofür kann man so ein Teil dann nutzen? Wofür nutzt ihr die, außer zum einfach rumfliegen? Es ist, wie gesagt, ein sehr schönes Hobby. Es kommt aus dem Modellflugbereich, das macht jede Menge Spaß. Es gibt, grob gesagt, zwei Bereiche. Einmal die Funflyer, die fliegen zum Spaß, die fliegen dann Manöver, so wie wir gerade gesehen haben, Warthogs zum Beispiel. Der fliegt dann wirklich schöne Luftbilder. Der andere Bereich ist eher für den Filmbereich zuständig. Das sind dann Geräte, die sind größer, die sind schwerer, die können mehr tragen. Die fliegen auch ruhiger, die sind bewusst darauf ausgelegt, dass sie stabil in der Luft sitzen und nicht agil sind, um halt ein klares Bild zu produzieren. Da kann man da eine Kamera dranhängen und sogar richtig HD-Videoaufnahmen machen von Perspektiven, die man sonst nicht hinkriegen würde, ne? Genau. Jetzt habe ich ein bisschen auch mit dem Hintergrund gefragt, dass wir in einer der nächsten Sendungen, und zwar im August, selber so einen Quadrocopter bauen möchten mit Netzbasteln. Wo muss ich da anfangen? Was brauche ich alles? Also ich brauche wahrscheinlich den Rahmen, Akku, Empfänger, aber was? Also die Bauteile sind im Prinzip, die man definitiv braucht, ist die Flight Control. Das ist das Herz des Copters, das steuert halt alles. Man braucht einen Rahmen. Kann man sich selber bauen oder auch einen fertigen Rahmen nehmen? Man kann sich sogar welche mit einem 3D-Drucker ausdrucken, oder? Es gibt mittlerweile schöne Rahmen von der Stange, die kann man sich schön holen. Die sind dann auch aus Carbon, sind auch nicht mehr ganz so teuer wie früher. Allerdings gibt es ja auch viele, die mit Aluprofilen arbeiten und sich da ihre Sachen selber zusammen machen. Und wie gesagt, wir haben heute etliche gesehen, die sich die Bauteile selber auch ausdrucken über den 3D-Drucker. So, und dann bräuchte man, um jetzt so einen kleinen zu machen, den kleinsten, ich sag mal mit 10 cm, da kommen dann noch Motoren da drumherum, ich sag mal nochmal 30 Euro drauf. Dann hat man aber für 130, 140 Euro hat man ein feines Spielzeug. Dann braucht man aber noch die Funkfernsteuerung oder fliegt der dann auch einfach schon autonom rum? Nein, man braucht natürlich eine Funkfernbedienung dazu. Das ist auch tatsächlich ein Gerät, was dann noch ein bisschen zu Buche schlägt. Allerdings sind diese Funkfernbedienungen halt auch multifunktional. Also die sind dann nicht gebunden auf dieses eine Gerät. Da kann man dann, ich glaube, die wir da stehen haben, da sind Speicherplätze für, weiß nicht, 100 oder 200 verschiedene Modelle sind da drauf. Das konfiguriert man einmal, ruft dann das Programm ab und steuert dann das Gerät damit. Sehr schön. Ich werde mich mal einchecken in euer dezentrales Büro. Autoquad.org ist die Webseite und gucken, ob ich auf euren Flight Control aufsetze, wenn ich hier selber einen Quadrocopter baue für eine Stunde Netzbasteln. Vielen Dank erstmal, Mathis. Ja, gern geschehen. Guten Flug. Dankeschön. Eine Stunde Netzbasteln und von den Quadrocoptern im Außenbereich der Maker Faire Hannover bin ich jetzt angekommen bei Oliver und seiner Schnapsorgel. Hallo. Hallo, na? Die Schnapsorgel, das muss man vielleicht erstmal beschreiben. Das ist ein großer Fahrradanhänger aus Holz und schwarzem Stahl. Und das ist aber nicht nur ein Anhänger, sondern das ist eigentlich eine rollende Automatenbar, oder? Wie würdest du das beschreiben? Es ist eine Cocktailbar, die man selber durch die Gegend fahren kann. Also das ist ein Lastenrad aus Holland, das habe ich umgebaut mit einem Zapfautomaten. Der kann 15 verschiedene Zutaten zapfen und über einen Raspberry Pi zusammenmischen, sodass man eigene Cocktailrezepte bauen kann. Ich habe jetzt heute Nachmittag eine Saftbar gemacht. Alle möglichen Säfte da und ein bisschen Sirup, schwarzen Tee. Und dann kann ich von Kirschbanane über Eistee Zitrone kann ich alles basteln. Super, basteln oder mixen eben. Hier ist so eine Tafel aufgestellt, Juicy Cocktails. Und darf ich mal eins bestellen? Ich zahle auch dann gleich. Ich hätte gerne Ananas, Maracuja, Orange bitte. Und jetzt läuft das so ab, dass Oliver erstmal Eis in einen normalen Becher, das ist also ein normaler Barkeeper-Job, erstmal. Jetzt kommt aber hier so ein Tablet-Computer ins Spiel und auf dem hast du so ein Menü. Da musst du drauf drücken. Ja genau, jetzt wähle ich Ananas, Maracuja, Orange. Das ist ein Rezept, was ich vorher hinterlegt habe. Dann kannst du hier noch die Size, 170 Milliliter willst du haben und dann noch die Süßungsgrad. Ich will es nicht so süß haben, weniger süß, und dann kannst du auf so einen Knopf drücken und dann wird hier angezeigt Sirup, Pineapple Juice, Orange Juice, Maracuja Juice. Das sind dann hier so 46 Milliliter jeweils von den verschiedenen Säften und 15 Milliliter Lemon Juice. Wahnsinn. Und jetzt drücken auf Pour Drink. Und dann laufen die ganzen Pumpen. Der Wahnsinn. Jetzt laufen hier diese Pumpen, die da aufgereiht sind, blinken dabei noch ein bisschen bunt und haben hier diesen Saft in den Becher reingepumpt. Oliver schüttelt das Ganze noch und macht jetzt hier so einen auf Barkeeper ein bisschen. Jetzt die Maschine lässt noch Druck nach. So, jetzt kommt hier ein Plastikbecher ins Spiel. Und fertig ist der Ananas-Maracuja-Orange-Drink, noch mit einem Strohhalm. Bitte sehr. Ich probiere und du erzählst, wie du an diese Anleitung gekommen bist. Ich habe letztes Jahr bei Kickstarter geguckt. Da gab es dieses Projekt. Batendro heißt das. Es kommt aus USA. Und da habe ich die unterstützt. Und dafür haben sie mir so einen Bausatz für diese Dosierpumpen geschickt. Und ich habe das Ganze halt autark gebaut auf ein Fahrrad, sodass ich jederzeit, wenn mir die Gäste zu blöd werden, die Handbremse losmachen kann und wegradeln kann. Spitzenidee, diese Pumpen, die pumpen das Ganze dann hygienisch aus den Flaschen rein. Ist eine Kühlung auch verbaut? Ich kühle mit Eis, das habe ich dabei. Die Säfte selber sind jetzt nicht kühl, aber die mache ich jeden Morgen, schütte ich die frisch aus der Packung rein. Okay. Jetzt gibt es eine ganze Szene um diese Cocktailroboter, die trifft sich auch einmal im Jahr in Wien. Auf der Roboxotica oder so heißt dieses Festival. Da warst du auch schon mal? Auf der Roboxotica in Wien, da war ich ja. Letzten Dezember habe die Macher von dem Projekt getroffen. Rob und Pierre, zwei super nette Leute und wir haben uns ausgetauscht. Und die sind jetzt noch dabei zu planen, das Ganze mit Kohlensäure zu betreiben, dass man auch Sachen wie Cola oder damit fördern kann. Wir werden auf jeden Fall mit einer Stunde Netzbasteln zur nächsten Roboxotica auch fahren und das wird bestimmt ein lustiges Besäufnis. Erstmal vielen Dank, Oliver, vielleicht sehen wir uns da wieder. Ja, sehr gerne, ich hoffe. Na, und der Drink schmeckt wirklich sehr gut, dieser Saftmix. Ich muss den gleich noch bezahlen, aber erstmal bin ich jetzt verabredet mit dem Chefredakteur vom CT Hacks Magazin. Das sind die Leute, die das Ganze hier organisiert haben, die Maker Fair in Hannover. Und da spreche ich mit Daniel Bachfeld, der ist der Chefredakteur vom CT Hacks Magazin. Ihr habt das organisiert. Ja, genau. Wir haben das organisiert. 2 Tage lang, 2 Hallen und volle Kanne Spaß und Spannung. Ja, das haben wir jetzt in der letzten Stunde auch gehört. Wie viele 1000 Besucher sind es ungefähr diesmal gewesen? Also bis heute Mittag waren es an 2 Tagen so fast 7000. Wir hoffen, dass wir die 8000er Grenze noch knacken. Das ist ja ganz schön viel dafür, dass es nur Hannover ist, aus meinem Berlin-zentristischen Blick. Jetzt ist die Maker Fair ja ein Konzept, was eigentlich aus Kalifornien seit einigen Jahren erst so wächst. Warum wächst es denn so? Und vielleicht auch die Maker-Szene? Also die Maker-Szene, man sagt ja immer, das kommt eigentlich aus den USA, ich sehe das ein bisschen anders, das ist eigentlich weltweit gewachsen und zwar durchs Internet, eigentlich überall gleichzeitig, aber diese Maker-Fairs, die kommen eben aus den USA und die wachsen jetzt überall auf der Welt so aus dem Boden und da sieht man einfach, dass wirklich die Bewegung überall vorhanden ist, Paris, Rom, Hannover, dann Shenzhen war dieses Jahr schon dran, also das ist einfach faszinierend, wie sich überall dann die Maker hervortun und eben andere Leute begeistern. Nochmal grundsätzlicher, ihr erklärt das auch auf eurer Webseite zu der Konferenz. Was ist denn eigentlich ein Maker? Also ein Maker ist im weitesten Sinne eigentlich ein Bastler, der sich gerne mit Technik kreativ auseinandersetzt und gerne Dinge selber macht. Also nicht einfach nur konsumiert, sondern der sie eben den Dingen auf den Grund geht, damit rumprobiert, Sachen auslotet und vielleicht sogar neue Funktionen verleiht, wie sie die vorher hatten. Und wichtig im Vergleich zu früher, Maker sind einfach Leute, die ihre Sachen anderen präsentieren. Also früher haben die Leute ja oft im stillen Kämmerlein gebastelt. Das passiert nicht mehr. Man präsentiert das im Netz oder auf Maker-Fairs, um andere Leute zu begeistern und für die Projekte zu gewinnen. Also diese ganze Do-it-yourself-Bewegung, die gibt es ja schon seit den frühen 80er Jahren eigentlich. Die hat aber sozusagen einen neuen Boost gekriegt, laut eurer und vielleicht auch meiner These, dass eben das Internet die Sachen durch Wikis und durch Foren und so weiter und durch YouTube weitergetragen hat, dass das eben jetzt eine größere Aufmerksamkeit bekommt. Genau, also das ist eben auch unsere Theorie und insbesondere denke ich, ist die ganze Maker-Bewegung aus der Open-Source-Bewegung auch herausgeboren. Das ist ja die Bewegung, wo man alles teilt, wo man anderen Leuten seine Lösung zur Verfügung stellt, die das modularisieren und für ihre eigenen Sachen dann benutzen können und das Internet ist einfach das Rückgrat und das ist dann jetzt nur der Hardware-Teil quasi der Bewegung und dadurch ist das einfach größer geworden und die Leute teilen untereinander in Foren, in Blogs und so weiter und können eben Lösungen benutzen und das werden immer geilere Ideen und man ist auch hier immer wieder überrascht, was man zu sehen bekommt, selbst wenn man schon so lange in der Szene drin steckt. Jetzt sind wir hier beim Deutschlandradio, da kann man also auch mal über Deutschland reden, das Land der Denker und der Ingenieure und so weiter. Wahrscheinlich ist hier die Maker-Bewegung auch besonders groß. Also die Maker-Bewegung hat in dem Sinne eine Bedeutung, dass in Deutschland schon immer viel gebastelt wurde. Also Basteln ist ja nie ausgestorben. Es ist nur eine Zeit lang irgendwie im Untergrund verschwunden, hat sich so separiert. Es gab die Modellbauer, die Elektroniker und jetzt kommt alles quasi wieder zusammen und man poppt wieder nach oben sozusagen aus dem Untergrund. Während eben in anderen Ländern war das Selbermachen eigentlich nie so populär. Man sieht ja auch, Deutschland hat die höchste Baumarktdichte, das kommt ja nicht von ungefähr. Wann gibt es die Maker Faire Berlin? Naja, wir arbeiten dran, wir müssen mal gucken, vielleicht nächstes Jahr, dann parallel zu Hannover, aber vielleicht ja auch München oder Hamburg, wer weiß das schon. Ist vielleicht auch ein bisschen egal, weil die Leute ja sowieso hierher fahren. Wir werden auf jeden Fall davon berichten bei einer Stunde Netzbasteln bei die Radio Wissen. Das war jetzt auch schon wieder die eine Stunde. Die ist jetzt langsam vorbei. Die Maker Faire ist schon länger vorbei. Heute ist ja eigentlich der 16. Juli. Die Maker Faire, die lief am 6. Juli und am 5. Wir hören uns dann wieder Ende Juli am 30. Da wollen wir dann selber Bier zusammenbrauen mit dem Bierbrauer Andreas Bog aus Berlin. Mein Name ist Moritz Metz und ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz.